Zum 52. Jahrestag des Arbeitsbeginns von Genossen Kim Jong-il im Zirka der Partei der Arbeit Koreas stellte kürzlich die Deutsche Studiengruppe für koreanische Kultur ins Internet des Reisebüros MS mit den Fotos von Kim Jong-il die Beiträge zur Lobpreisung seiner Verdienste und Parteiaufbau. Da erschienen auch die Fotos vom Parteigründungsmonument und weiteren.